Das regt mich dazu an, tiefer in Abrahams Leben einzutauchen und zu schauen, wie genau er gesegnet war. Er und seine Frau wurden über 100 Jahre alt. Diese Segnungen des gläubigen Abraham, die gelten auch für uns. Ah, das glaube ich nicht. Na gut, das ist deine Entscheidung. Du gestaltest dein Leben nach deinem Glauben. Schau dir Abraham und seine Frau an. In ihrem hohen Alter begehrten zwei heidnische Könige, die nichts vom Glauben hielten, Sarah für ihren Harem. Denk mal darüber nach. Heidnische Könige schauen nur auf Äußerlichkeiten. Gott muss also Sarahs Jugend zurückgebracht haben. Wenn ein Mann fest glaubt, beeinflusst es auch seine Frau. Wo? Amen. Amen. Let me tell a true story. Once a wealthy lady in China. Hör dir diese wahre Begebenheit an. In China suchte eine wohlhabende Frau ein Waisenhaus auf, das zugleich eine Bibelschule für Mädchen war. Viele dieser Mädchen waren ursprünglich Waisenkinder. Alle waren inzwischen zu Gläubigen geworden. Diese reiche Frau, selbst keine Christin, wollte ihre Töchter in diese Schule schicken. Der Grund? Sie hatte oft gesehen, wie die Mädchen an ihrem Haus vorbeigingen und war von dem Strahlen in ihren Gesichtern und dem Funkeln in ihren Augen beeindruckt. Sie wusste nicht, was man sie lehrte, aber sie wollte, dass ihre Töchter genauso strahlten. Daraufhin erzählte die Schulleiterin ihr vom Evangelium. Liebe Christen, es ist etwas ganz Besonderes an euch. Man kann einen wahren Christen immer erkennen. Bei einem Fake-Christen sieht's anders aus. Ein echter Christ hat dieses besondere Leuchten in den Augen. Vor kurzem hörten wir das Zeugnis einer Frau, wie Gott ihren verletzten Arm heilte. Ich war nicht nur von ihrer Geschichte beeindruckt, sondern vor allem von dem Glanz in ihrem Gesicht. Auch Pastor Mark strahlt auf diese Weise, wenn er spricht. Viele von euch haben dieses Leuchten, ich sehe es. Guckt mal, hier in den Reihen. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Selbst koreanische Stars könnten vor Neid erblassen. Ihr besitzt den inneren Frieden, den sie sich wünschen. Ihr seid frei von Ängsten, die sie noch quälen. Du beneidest sie? Sie sind es, die dich beneiden. Die Bibel sagt, dass der Mensch gesegnet ist, dessen Sünden vergeben sind. Und gesegnet bedeutet im Hebräischen auch beneidenswert. Ihr seid beneidenswert, Töchter und Söhne Abrahams. Und wie sind wir durch den Glauben mit Abraham gesegnet? Es geht um den Glauben an die Rechtfertigung, dass wir durch den Glauben gerecht gesprochen sind. Während diejenigen, die dem Gesetz folgen, ständig versuchen, durch ihre Taten Gott zu gefallen. Sie leben, als wäre Gott ständig verärgert, und dann versuchen sie, ihn mit ihren Handlungen zu besänftigen. Es ist wie im jüdischen Glauben des Alten Bundes. Ständiges Versagen, dann immer wieder Reinigung. Manche denken, das christliche Leben sei genauso. Versagen, Reinigung, Versagen, Reinigung. Aber das ist ein Irrtum. Wir sind nicht so. Wir sind gereinigt. Hör mir genau zu. Es gibt eine allumfassende Reinigung und eine tägliche Reinigung unserer Füße. Gerade jetzt wasche ich den Staub ab. Aber das reinigt nicht deinen Geist. Es entfernt nur den Staub, der dich an deine Sünden erinnert und dich fühlen lässt, als seist du ein geistliches Waisenkind. Anstatt zu Gott zu rufen, oh Gott, wie ein geistliches Waisenkind, solltest du aber Vater sagen, wie ein geliebtes Kind. Hört ihr? Aber wie wird man gesegnet? Im Alten Testament wurde man gesegnet, indem man alle Gebote Gottes einhielt. Wer das nicht tat, stand unter einem Fluch. Doch im Neuen Bund, wie wirst du da gesegnet? Da wirst du gesegnet, indem du glaubst, dass du durch den Glauben gerechtfertigt bist. Erinnert ihr euch an den vorigen Vers, dass Gott die Nichtjuden durch Glauben rechtfertigt? Darum geht es. Wenn du fest daran glaubst, dann bist du gesegnet, genau wie Abraham es war. Stell dir vor, der Teufel flüstert dir ins Ohr, er werde deinem Kind etwas antun. Denn entgegne einfach, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und meine Nachkommen sind sicher. In Sprüche steht schließlich, dass die Kinder der Gerechten geschützt sind. Wenn der Teufel dir einreden will, dein Flugzeug könnte abstürzen, dann sage nur, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, mir wird nichts passieren. Denn es steht geschrieben, dass den Gerechten nichts Böses widerfährt. Und wer ist der Gerechte? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, der Gerechte bist du. Auch steht geschrieben, Gottes Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten. Also sag, ich bin gesegnet, denn ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich habe ein großes Haupt. Amen. Blessings on my head. Also anstatt zu versuchen, dieses und jenes zu tun, um den Segen zu erhalten, dich abzumühen und zu kämpfen, kannst du Ruhe finden. Du kannst einfach sagen, ich bin bereits die Gerechtigkeit Gottes in Christus. In Hebräer 10 steht, wären die Menschen im Alten Testament durch die alljährlichen Opfer wirklich gereinigt worden, dann hätten sie kein Sündenbewusstsein mehr gehabt. Wie viele von euch verstehen, dass Jesus uns durch sein einmaliges Opfer von allen Sünden für immer gereinigt hat? Hört genau zu. In Gottes Gegenwart sieht er keine Sünde an uns, obwohl wir noch Sünde in uns tragen. In Bezug auf unsere Beziehung zu ihm liegt keine Sünde auf uns, obwohl wir noch immer Sünde in uns haben. Aber in Gottes Augen liegt keine Sünde auf uns. Das ist die Wahrheit, in der du leben solltest. Und jetzt hört mir gut zu. Nicht klatschen, das kostet nur Zeit, okay? Und du solltest eines nie vergessen. Du bist ständig in Gottes Gegenwart. Viele haben dieses Bild im Kopf. Beim Beten nähern wir uns Gott, aber er bleibt trotzdem in weiter Ferne. Einige sind nicht vertraut mit Gottes Nähe. Wenn ich dir jetzt sage, dass du gerade direkt im Allerheiligsten stehst, was empfindest du? Pastor Prinz, vielleicht ist das Licht zu grell. Es könnte all meine Makel zeigen. Wenn du so denkst, dann steckst du noch im Gesetz fest. Du solltest dich vielmehr so sehen. Ja, Gott ist Licht und dieses Licht erhellt mich. Doch es zeigt, wie makellos ich durch das Blut von Jesus geworden bin. Wie die reine Unschuld von Jesus mich umgibt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Dieses Licht offenbart nur Jesu Wirken in meinem Leben. Gott wünscht, dass du in seiner Gegenwart bist und das Werk Christi schätzt, als ob Sünde nicht existieren würde. Lass es mich nochmal betonen. Natürlich gibt es Sünde in uns, auch in mir. Aber vor Gottes Augen sind wir sündenfrei. Okay? Du musst dich nicht künstlich in eine Gebetsstimmung versetzen. Wenn du auf der Straße fährst und einen Unfall siehst, brauchst du keinen Anlauf, um zu beten, denn du befindest dich ständig im Allerheiligsten. Wenn du arbeiten gehst, nimmst du diese Heiligkeit mit. Du bewegst dich immer in Gottes Nähe und solltest dich darin wohlfühlen. Er ist dein Vater, du sein Kind. Amen. Gott möchte nicht, dass du dich wie ein Diener oder Sklave fühlst. Denk an den verlorenen Sohn. Als er zurückkam, lief ihm der Vater entgegen und küsste ihn. Der Vater ließ den Sohn gar nicht erst seine Rede vortragen, die er sich zurechtgelegt hatte. Am nächsten Tag dachte der Sohn vielleicht, liebt mein Vater mich immer noch? Sollte ich nicht lieber bei den Dienern arbeiten? Und er versucht, wie ein Diener zu leben. Er geht zu den Dienern und fragt, was muss ich tun? Du musst die Regeln für die Diener lesen. Also liest er die Regeln für die Diener. Doch dann kommt der Vater zu ihm und sagt, was machst du da? Ach Vater, ich verdiene nicht. Du bist doch mein Sohn. Du lebst aus Liebe. Wenn es ein Gesetz gibt, dann das Gesetz der Liebe. Dein Gehorsam kommt aus der Liebe zu mir. Genauso ist es bei uns. Wir handeln aus Liebe zueinander. Und Männer, wir hören auf unsere Frauen, weil wir sie lieben. Kein Grund zu lachen. Stimmt doch, oder? Das Familienverhältnis basiert auf Liebe. Kinder gehorchen ihren Eltern aus diesem Grund. Aber bei Dingen wie Steuerzahlungen, wir gehorchen zwar der Regierung, aber da handeln wir weniger aus Liebe, das ist klar. Wir zahlen nicht deshalb die Steuern, weil wir die Regierung so sehr lieben würden. Keiner sagt, ich zahle so gerne Steuern, am liebsten jeden Monat. Aber wir tun es trotzdem, oder? Doch das hat eine ganz andere Qualität als unser Miteinander in der Familie. Klar, in der Familie gibt es auch Gehorsam. Und wenn du mal einen Fehler machst, kannst du es ruhig deinem Vater im Himmel sagen. Aber verliere dich nicht in Schuldgefühlen. Ich bin der Meinung, dass man nicht beichten muss, um Vergebung zu bekommen. Man bekennt seine Fehler, weil einem schon vergeben wurde. Jetzt passt auf, das hier ist echt entscheidend. Es steht geschrieben, die, welche aus Glauben sind, werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Aber es steht auch, alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Lies diesen Vers mal genau. Viele denken, es geht darum, das Gesetz zu brechen, aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass jemand das Gesetz bricht und dann verflucht wird. Es geht um diejenigen, die sich unter das Gesetz stellen. Die sind direkt unter dem Fluch. Warum? Weil du in dem Fall alles, wirklich alles, was im Gesetz steht, erfüllen musst. Nicht nur das, was du kannst. Du musst alles erfüllen, das ganze Gesetz. Sonst bist du unter dem Fluch. Und ja, sogar ein Christ kann unter diesen Fluch geraten, denn das hier ist im Präsens formuliert. Kann es sein, und bitte vergiss nicht, was ich dir jetzt sage. Wenn du einen Christen siehst, der krank ist oder andere Anzeichen des Fluchs aus 5. Mose 28 zeigt, das heißt nicht zwangsläufig, dass er unter das Gesetz gekommen ist oder Sünde in seinem Leben hat. Es können Angriffe des Teufels sein. Vielleicht vernachlässigt er seinen Körper. Oder es ist der Stress. Sorgen und Stress können körperliche Symptome auslösen. Aber könnte es sein, dass wir als Gläubige eigentlich keine Fluchanzeichen in unserem Leben zeigen sollten? Mag sein, dass wir in der Theorie zwischen Gesetz und Gnade unterscheiden können. Viele von euch sind schon lange in dieser Gemeinde. Aber in der Praxis stehen viele vielleicht doch unter dem Gesetz. Und die Bibel sagt klipp und klar, sobald du dich auf das Gesetz verlässt, trifft dich der Fluch. Es geht nicht darum, ob du das Gesetz brichst. Setzt du auf das Gesetz, um gesegnet, gerecht und geheiligt zu werden, landest du sofort unter dem Fluch. Du bist entweder durch den Glauben gerecht oder, wenn du dich auf das Gesetz stützt, bist du verflucht. Es gibt da keinen Mittelweg. Das Gesetz ist nur dann das Gesetz, wenn es auch verflucht. Würde das Gesetz keinen Fluch auf den legen, der es nicht vollkommen hält, wäre es nicht das Gesetz. Das Gesetz bleibt das Gesetz. Das Gesetz bleibt stur, es passt sich uns nicht an. Du musst seine Maßstäbe erfüllen. Und das Gesetz fordert Vollkommenheit, sonst wirst du verflucht. Es genügt nicht zu sagen, ich habe mein Möglichstes getan. Bei dem Gesetz zählt nur Vollkommenheit. Entweder du hältst alles ein, oder du bist verflucht. Manch einer fragt sich vielleicht, warum mir das so auf dem Herzen liegt, diese Botschaft weiterzugeben. Und warum ich fest daran glaube, dass die Gnadenrevolution weltweit im Gange ist. Es ist, weil Gott möchte, dass sein Volk gesegnet ist und nicht verflucht. Und jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt vielleicht den einen oder anderen in der Gemeinde, von dem du denkst, er lebt im Moment in Sünde. Er hat vielleicht seine Frau für eine andere verlassen. Sie leben in Sünde. Und das schon seit Monaten oder gar ein Jahr lang. Aber für dich sieht es so aus, als ob er sich prächtig amüsiert und alles Paletti ist. Was sagst du dazu, Pastor Prince? Wir wenden uns nicht von der Botschaft ab, nur weil jemand sie fehlinterpretiert. Lasst mich euch das klar machen, okay? Zu diesem Fall, in dem ein sogenannter Christ jetzt in Sünde lebt. Er hat seine Frau verlassen, lebt in Sünde. Da gibt es nur zwei Erklärungen. Erstens, vielleicht war er nie wirklich ein Christ. Aber Pastor, er hatte ein Amt in der Kirche. Es ist mir gleich, ob er ein Diakon oder Dämon war. Er war nie wirklich gerettet. Nur weil du zu McDonald's gehst, wirst du nicht zum Big Mac. In eine Garage zu gehen, macht dich noch lange nicht zu einem Auto. Ebenso macht dich der bloße Kirchgang nicht zum Christen. Daher denke ich, dass er vielleicht nie wirklich ein Christ war. Die gewaschene Sau in 2. Petrus 2, Vers 22, die zum Wälzen im Schlamm zurückkehrt, bleibt eine Sau. Sie war nie ein Schaf. Derjenige mag sich zum Christentum bekannt haben, hatte aber keine echte, tiefe Beziehung zu Gott. Er war ein Lippenbekenner, kein echter Christ mit ewigem Leben. Das ist die erste Erklärung, dass er nie wirklich errettet war. Aber Pastor Prince, ich bin sicher, er ist gerettet. Weder du noch ich können das letztlich beurteilen. Vielleicht kennt er die christliche Terminologie, ja, aber das war's auch schon. Wenn er aber wirklich ein Christ ist, dann tritt die zweite Möglichkeit in Kraft. Wenn er wirklich Christ ist, glaub mir, dann hat er kein Zuckerschlecken, denn die väterliche Zurechtweisung wird nicht ausbleiben. Und glaub mir, diese Art von Zurechtweisung möchtest du nicht erleben. Der Vater züchtigt aus Liebe. Neulich musste ich meinen Sohn Justin zurechtweisen. Er weinte. Ich ging zu ihm und sagte, ich habe das getan, weil ich dich liebe. Tränen überströmt erwiderte er, und das waren buchstäblich seine Worte, meine Gefühle sind verletzt. Ich musste mich beherrschen, nicht zu schmunzeln, als er das sagte. Weißt du, meine Gefühle sind verletzt. Ich sagte ihm, mir geht es genauso. Es schmerzt mich sogar mehr, dich zu maßregeln, weil ich dich so sehr liebe. Du bist nicht wie ein herrenloses Kind auf der Straße. Die wachsen wild auf, weil sie niemanden haben, der sich kümmert. Aber du, sagte ich, du bist mir wichtig, deshalb stelle ich dich zur Rede. Ich bin mir nicht sicher, ob er das in seinem Alter vollkommen versteht. Aber ich sag dir das, um zu betonen, weil Gott uns liebt, züchtigt er uns.